Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, mal ein bisschen sortieren hier. Ich habe so eine Handy-Halterung, da steht der. Man spricht eigentlich, Moment, ich weiß gar nicht. Wo ich das Mikrofon so zumache? Ich lege das, glaube ich, lieber mal hin. Ich glaube, so ist das besser. Ach Leute, heute wieder totale Scheiße gewesen. Hab's ja schon geschrieben. Wollte heute Mittag einkaufen gehen. Habe auch wirklich auf den Verkehr geachtet. Moment, ich weiß, Jasmin schimpft jetzt wieder, aber ich habe das Fenster auf. So. Und so. Wenn Mäuschen da ist, dann rauche ich ja vom Balkon aus. Ne? Hab extra auf die Straße geguckt. Links war frei, rechts war frei. Wollte rübergehen. Hab den LKW gar nicht gesehen. Der war gerade am Ausscheren hier bei Meerpool. Auf einmal gibt der Gas, aber richtig. Also da war noch bestimmt 30 Meter links und rechts frei. Also ist kein Auto gekommen. Ich hoffe, man versteht mich so. Und wäre ich nicht zur Seite gesprungen. Boah. Und da habe ich mich so verjagt, weil ich mich so verdreht habe, weil ich dem Auto ausgewürde oder dem LKW ausgewichen bin. Und jetzt ist mein Nerv, glaube ich, wieder draußen. Kann ja nicht morgen schon wieder zum Spritzen gehen. Wollte eigentlich morgen zum Sport fahren. Jetzt muss ich wieder gehen. Moment. Wollte eigentlich morgen zum Sport fahren. Bisschen Training, bisschen Sauna, bisschen Sonnenbank. Aber das muss ich gucken. Also ich habe mir gerade wieder ein paar Schmerzmittel eingeworfen. Aber ich kann ja nicht nur von Schmerzmitteln leben. Und ich hoffe, das stört nicht so doll, dass ich das Fenster auf habe. Aber da muss der Qualm rausgehen. Moment, über. Ach ja. So ist das. Also, mein lieber Scholli. Also, ich glaube, ich hole mir mal eben eine. Wie viel haben wir denn? 22 Uhr? Ich hole mir mal ein eiskaltes Krombacher aus dem Kühlschrank. Moment. Moment. Prost, Prost, Kameraden. Mit meinem Kühlschrank, da stimmt auch was nicht. Also, erstens mal ist der viel zu kalt. Damals, wo ich den bekommen hatte, ist der an der Seite links immer warm geworden. Also, war schon handwarm, also schon. Und ich dachte, das lag daran, weil davor ein Fenster ist. Und dass die Sonne da drauf geschienen hat, ne? Und ja, vielleicht war der damals schon kaputt, ist das aber, glaube ich, auch schon 3 Jahre alt oder so. Und der vereist immer unten. Da ist immer so eine Eispfropfen an der Wand. Und kratzt ihn immer alle 3, 4 Tage ab. Habe im Internet gelesen, habe ich mal schlau gemacht, woran das liegen könnte, dass der Kühlschrank zu kalt wird. Und dass das Ablaufloch verstopft sein könnte. Und soll man sich irgendwie ein Zeug für holen? Gibt da spezielle Bürsten für wohl, aber ich habe mir im Irma Aktiv habe ich mir Zahnbürsten aus Hartplastik geholt. Und da war so eine kleine Bürste dabei. Und die habe ich mal in das Loch reingesteckt, ein paar Mal wieder rausgezogen, in das Kühlschrankloch. Und naja, jetzt ist es nur noch alle, jede Woche, dass sich da so ein Eispfropfen bildet. Und ja, wäre schade, weil der ist ja so ein Pink, ne, und Pink-Rosa. Wäre schade, wenn der jetzt kaputt gehen würde. Und ja, müssen wir mal schauen, ne. Also, wenn ich es noch nicht erzählt habe, oder wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, meine Rente ist wieder um 2 Jahre verlängert. So, eigentlich bis, also meine Rente lief noch bis April. oder wäre noch bis April gelaufen. Habe jetzt einen neuen Antrag gestellt. Das lief alles telefonisch und ich hatte innerhalb von, ich lasse mich nicht lügen, von 2 Jahren, von 2 Wochen, Moment, Bescheid bekommen, dass sie jetzt verlängert worden ist bis zum, ach, leck mich am Arsch, bis zum 10.12.24. Genau, bis zum 10.12.24. Kann ich wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen, Monate wieder ruhiger schlafen. Und ja, dann hoffe ich dann, dass sie dann beim nächsten Mal dann hoffentlich dauerhaft verlängert werden wird, würde, wird, also dass sie dann in knapp 2 Jahren auf Dauer verlängert wird. Aber ich kann das ganz schlecht einschätzen. Ich hatte so, Moment, ich hatte so schlecht geschlafen die letzten Monate, weil diesen Antrag auf Verlängerung hatte ich schon vor 3 Monaten gemacht. Und habe ich gefragt, ob ich da vorbeikommen muss und so, sagte, nee, da war glaube ich ein Mann, nee, da war eine Frau dran, glaube ich. Nee, sagte, das wird alles telefonisch gemacht. Bei meinem ersten Rentenantrag wurde das auch telefonisch gemacht. Und aber sag, das war dann nochmal 2 Monate, wo sie den Termin hingelegt hatten, haben. Und das war auch eine ganz schlimme Zeit für mich, weil ich bin ja Löwe und ja, mir schlägt immer alles sofort auf den Magen und das ist für mein kleines Löwenherz ist das nicht gut und naja, auf jeden Fall ist es jetzt verlängert worden und ich hoffe, dass es morgen nicht so glatt ist. Heute Morgen war in den Nachrichten, dass in ganz Niedersachsen wohl die Schulen ausgefallen sind wegen Blitzeis und war aber nichts. Ne? Ich habe dann um 12 Uhr war das, wo dieser dumme LKW-Fahrer war. Wirklich, boah, ich habe ja für mein Alter noch eine schnelle Reaktion. Also da wäre ich da nicht zur Seite gesprungen. Ich habe dem aber auch hinterher geschrien. Keine Ahnung, dummes Arschloch oder was, kannst du nicht aufpassen. Der hat gar nicht in meine Richtung geguckt. Weil ich hab's dann gesehen, der hat nur nach rechts runter geguckt, ne, und yeah. Also das wär's jetzt doch gewesen. Jetzt doch mal, war ich schon beim Krankenhaus hier? Ja, doch, da hatte ich Probleme mit dem Knie gehabt. Auf einmal konnte ich nicht mehr laufen, ne? Ich bin nur durch die Gegend gekrochen, also da war ich, glaube ich, 2, 3 Tage im Krankenhaus und dann waren die Schmerzen weg. Also die wussten auch nicht, wo das hergekommen ist. Und naja, und da habe ich mich verjagt. Da habe ich mich heute verjagt. Boah. Yay. Also das wäre der Super-GAU gewesen. Also. Früher war ich ja immer, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, aus Solingen. Und früher, wo ich noch in Solingen war, da war ich gerne im Krankenhaus, weil ich keine Lust hatte zu arbeiten. Mehr nach 20 Jahren. Ne? Und ich war 20 Jahre bei einer Firma. Und da hatte ich auch damals meine zweite Maus kennengelernt, mit der ich ein Kind habe, Verena. Und habe ich mich noch einmal extra krank schreiben lassen, damit ich noch länger im Krankenhaus bleiben konnte. Und weil ich eigentlich das Mädel, nein, weil ich das Mädel nicht alleine lassen wollte. Ne? Das war Liebe. Liebe auf den ersten Blick, also mein lieber Mann, die habe ich vom ganzen Herzen geliebt, von ganzem Herzen. Die war so lieb und, ach, die hatte immer so eine graue Jogginghose an, so keine Ass in der Hose, aber total süß gewesen, immer im Raucherraum. Und dann haben wir uns dann Rollstühle nachts geklaut, also was heißt geklaut, ausgeborgt. Und sind dann durchs städtische Krankenhaus mit den Rollstühlen rumgedüst. Das war eine Liebe. Also die war, doch, das war schon eine feine Frau. Ja, wir waren, glaube ich, 12 Jahre oder 14 Jahre auseinander. Ich weiß das gar nicht. Muss ich mal nochmal gucken. Ist dann auch schwanger geworden von mir und ja, liebes Mädchen. Aber sag ich, den Sohn dürfte ich jetzt. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, da war er anderthalb, da war ein halbes Jahr alt oder so. Und jetzt ist er 18. Und Dürfte den an nicht. Dürfte ihn 18 Jahre nicht sehen oder habe ihn seit 18 Jahren nicht gesehen. Und sie ist auch bei Facebook, dat Verena, und aber sie antwortet mir nicht, wenn ich hier schreibe. Und aber ich sage immer auch hier wie dat Wiff hier aus Oldenburg, auch eine super nette, sympathische Frau gewesen damals. Wir waren 10 Jahre auseinander und aber auch ein Pflegefall, ne? Also die war auch, war oder ist noch, ich weiß es nicht, auch so ein bisschen psychisch krank, sag ich mal so, aber so, ich habe immer das Glück gehabt, die Pflegefälle zu bekommen, ne? Nochmal Brust, Brust. Und wenn ich sie dann aufgepäppelt hatte, dann haben sie mich in den Arsch getreten, ne? Und aber ja, der Kleine ist jetzt, glaube ich, 2009 geboren. Auch lange, lange, lange, lange, lange Zeit nicht gesehen. Ja, da wird das Jugendamt mich demnächst auch wieder anschreiben wegen Unterhalt und naja. Ich habe immer zum Jugendamt gesagt, wenn ich meinen Kleinen sehen dürfte, darf, wäre ich auch wirklich bereit, was zu zahlen. Ne? Auch wenn es nur 20, 30 Euro im Monat gewesen wären oder wäre. Aber so, man kann es egoistisch nennen. Aber so bin ich nicht bereit, für ein Kind zu zahlen, wo die Frau oder die Frauen sich konsequent dagegen wehren, dass ich meinen Sohn sehen darf. Ne? Und ja, so noch eine rauchen. Moment, falsche Schachtel. Am 20. kommt mein Stiefpapa wieder aus Mallorca. Der war jetzt 3 Wochen da. Ich sage immer Stiefpapa, weil der hatte meine Mutter geheiratet als zweiter Ehemann. Und ja, da bin ich meinen Frauen auch sauer gewesen oder immer noch, ne? Weil egal was zwischen mir und den Frauen ist, da haben die Kinder nichts mit zu tun. Aber sie als Ur, war sie Uroma? Ja, als Uroma, verwehren, ihren Enkel zu sehen. Also das können die nie wieder gut machen. Meine Mama ist ja jetzt gestorben. Und ...2019... Und das können die nicht mehr gut machen. Hat mir für meine Mutter auch leid getan. Ne? Und ja, da kommt ja aus Solingen, also da wo ich herkomme. Und das war auch, sie hatte Krebs, ne? Also einen Gehirntumor. Und das war für mich auch immer schwer oder kompliziert schwer, ja, da runterzufahren, weil damals war ich noch arbeitslos und und ja, Arbeitsamt, ja, aber länger als 5 Tage dürfen sie nicht da bleiben und so. Und dann war ich dann doch 2, 3 Wochen da, weil ich dann später Sterbebegleitung bei meiner Mama gemacht hatte. Und das hat mich schon geprägt. Also das hat mich wirklich geprägt. An die Zeit habe ich gar nicht mehr zurückdenken. Ich darf jetzt auch nicht anfangen, wieder so melancholisch zu werden hier, aber das hat mich. Ja, psychisch fertig gemacht. Ne? Also deshalb, ich habe ja schon mal geschrieben, dass ich einen Knacks weg habe, eine psychische Störung. Kann mir keiner, ja, verwehren nicht oder keiner übel nehmen, ne? Weil das war eine schwere Zeit. Und naja, wie gesagt, mein Stiefpapa ist jetzt gerade auf Spanien, Mallorca, kommt jetzt am 20. wieder. Wollte mir eine Stange Lucky Strike mitbringen. Der hatte mir vor 2, 3 Jahren hat er mir schon mal eine Stange mitgebracht. Die kostet da 23 Euro oder was. Ne? Aber die hat irgendwie merkwürdig geschmeckt. Ich weiß nicht, ob er die irgendwie. Er hat zu mir gesagt, er hat er offiziell im Laden gekauft. Ne? Also ich war noch nie in Spanien. Ich war immer nur in Italien, Frankreich, Österreich und keine Ahnung, ob es in Spanien Läden gibt, die nachgemachte Zigaretten kaufen, verkaufen. Ne? Weil da kannst du besser die Fortuna rauchen, die roten, die hat meine Mama mir immer mitgebracht. Und ich glaube, die Stange hat auch keine 18 Euro gekostet oder 12, 13, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Im Moment bin ich wieder stark am Rauchen. Also sehr stark am Rauchen, weil ich hatte ja fast 2 Monate aufgehört. Fast 2 Monate. Und dann war jetzt wieder Stress, halt wegen meiner Rente und Bearbeitungszeit. Da habe ich jetzt wieder angefangen und naja, ich fange die schon wieder an zu fressen. Ne? Und das ist eigentlich nicht so gut. Ne? Naja. So, wie gesagt, morgen wollte ich zum Sport. Ich muss auf jeden Fall morgen raus, weil ich muss was zur DHL bringen, zum Zurückschicken. Weil es ist mit DHL gekommen, kann ich leider nicht mit Hermes zurückschicken. Und ja, dann ein bisschen Sport, ein bisschen Sauna, ein bisschen Sonnenbank. Und dann schauen wir mal, ne? Also ich weiß es nicht. Und dann, sorry, Bäuerchen. Und dann, ja, geht's jetzt. Boah, war da irgendwo Knoblauch drin? Ich habe gerade irgendwie so ein Falafel gegessen. Boah, ich vertrage ja keinen Knoblauch, wirklich nicht. Ich sterbe dann. Also wenn ich irgendwie Knoblauch esse, dann stinke ich wirklich einen ganzen Monat danach. So viel Liter Milch kann ich gar nicht trinken, um das zu neutralisieren. Und ja, geht schon wieder weg. Ja, jetzt kommt Weihnachten, dann kommt Silvester. Und dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Und dann habe ich ja schon mal gesagt, desto älter man wird, ne? Desto älter man wird, desto schneller ziehen die Jahre ins Land. So als Kind, habe ich aber auch schon mal gesagt. Als Kind bekommt man das gar nicht so mit, ne? Weil du bist so, und als Kind hast du eh nur Ferien, ne? Sommerferien, Herbstferien, Winterferien, Frühlingsferien, keine Ahnung. Aber wenn du am Arbeiten bist, ne, dann freust du dich immer auf den 1. oder auf den 15. oder auf den Ende des Monats, je nachdem, wann es Geld gibt. Weil man ja meistens schon Mitte des Monats schon wieder pleite ist, ne? Und weil du dich schon wieder hoffst, dass der Monat schnell vorbeigeht. Ja, dann geht halt das Jahr ganz schnell vorbei. Und was man als Kind halt nicht so mitbekommen hat. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt na, 13, 14 Jahre hier in Oldenburg, kommt mir vor wie, keine Ahnung, wie ein paar Monate so. Hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Und gerade so, sagt mein Papa ist ziemlich früh gestorben, meine Mama ist jetzt gestorben, jetzt habe ich noch meinen Stiefpapa hier. Aber sagt, das Leben geht so schnell vorbei. Ne? Und deshalb soll man gucken, dass man das Beste raus macht. Ne? Also nicht durch die Gegend vögeln man soll gucken, dass man einen Partner hat, der wirklich zu einem hält. Und ja. Ich habe auch schon mal gesagt, so wie früher, dass die Leute ein Leben lang zusammen sind, so 30, 40 Jahre, 50 Jahre, ne? Je nachdem, wann die geheiratet haben, mit 16, 17, 18, ne? Das gibt es heute nicht mehr, ne? Die Frauen hauen meistens ab, wenn sie einen Furz quer sitzen haben, ne? So nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, dann die Männer vielleicht, wenn sie was Neues kennenlernen. Also ihre Partnerin nicht wirklich geliebt haben. Ich hoffe, man versteht mich so, weil Fenster ist auf. Aber die Zeit, so wie halt damals, das gibt es nicht. Das wird es auch nicht geben, weil jede Ehe, die jetzt geschlossen wird, da lege ich meine Hand für ins Feuer, ist nach 10 Jahren, nach 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, nach 12 Jahren, ist sie kaputt. Da ist die kaputt, ne? Weil die Leute sich halt nicht mehr zusammenraufen Ja, ist halt die Zeit, ne? Will auch nicht wieder so melancholisch werden. Jeden Fall werde ich das gleich noch auf meinem Podcast hochladen, bei Spotify, wenn ich das. Ich mache das ja direkt übers Handy. Und dann ist es immer ziemlich kompliziert, die Seiten rauszusuchen, weil ich muss erst das Video runterladen, und weil das MP3 klappt das mit dem Hochladen nicht. Das Video runterladen, dann das Video in MP3 umwandeln und dann die MP3 auf Spotify hochladen. Oldenburg, deine Stadt. Und ja, ich trinke jetzt noch mein Döschen Bier zu Ende und dann bin ich auch raus. Ja, danke fürs Zuhören. mal wieder ein bisschen Melancholie und ja, schauen, wie es weitergeht. Ne? Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. In diesem Sinne euch noch allen einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao. Und nicht vergessen, ich bin auch auf Spotify und Apple iTunes unter Oldenburg, deine Stadt. Ich bin raus. Gute Nacht.